Da hat's Bums gemacht und unten ist er. Guten Appetit, Tieflieger. Da Bums gemacht und unten ist er. Nun siehst du mal, wie leicht man abstürzen kann.